Mit dem Hörspiel des heutigen Abends erinnern wir an den Berliner Autor Heinz-Oskar Wuttig, der am 19. Juli 80 Jahre alt geworden wäre. Wuttig war nach dem Studium der Germanistik und der Kunstgeschichte zunächst in den verschiedensten Berufen tätig, zum Beispiel als Nachtwächter, Kellner und Verkehrsflieger, wurde dann Journalist und begann, Romane, Filmdrehbücher, Hörspiele und Theaterstücke zu schreiben. Er bevorzugte Schilderungen aus dem Milieu der kleinen Leute. Erinnert sei hier an das 1953 mit dem Hörspielpreis der Kriegsblinden ausgezeichnete Stück Nachtstreife. Oder an die späteren Fernsehspiele wie Großer Ring mit Außenschleife, Der Forellenhof, Salto Mortale und viele andere mehr. Als Heinz-Oskar Wuttig 1980 starb, verlor das deutsche Fernsehspiel einen seiner handwerklich versiertesten Autoren. Wir wiederholen jetzt ein aus dem Jahre 1959 stammendes Hörspiel mit dem Titel Klopfzeichen, das Kurt Götz Pflug beim SFB inszeniert hatte. Uschingstraße 41. Ein fünfstöckiges Mietshaus inmitten vieler anderer. Jetzt, um diese Abendstunde, geht das wieder los. Jetzt, um diese Abendstunde, ist es Hey! Hey! Aber so ist es immer. Man will Radio hören und dann geht das Klopfen los oder die Kinder schreien. Irgendwas ist immer. Und man kriegt nie raus, wo das herkommt. Na, hören Sie mal. Jetzt sagen Sie mal, ob das oben oder unten ist. Oder sogar nebenan das Haus Nummer 42. Auch 5 Stockwerke, auch 16 Parteien, viele Untermieter. Und Portier, Verzeihung, Hausmeister, ist Reinhold Paschke. Reinhold? Was ist denn los? Warst du im Keller bei der Heizung? Nee. Wieso? Und da kloppt einer. Was, wo kloppt einer? Wo weiß ich. Da, jetzt wieder. Hab gedacht, du bist an der Heizung, klopft Schlacke raus. Das mag ich moin. Warum moin? Ich hab keine Lust, Alter. Heier auf Zeit. Komisch. Möchte einmal von dir hören, dass du Lust hast, was zu tun. Wo warst du denn bis jetzt? Draußen, vor der Haustür. Ach, hast du eine neue Birne eingeschraubt? Nee, den Tag vergessen. Ach, was du in deinem Kopf hast, möchte ich bloß wissen. Du, da klopft wirklich einer. Wo kann denn das sein? Da hast du wenigstens den Türschlösser geölt. Also, hör mal auf mich. Hör dir die Bumserei an. Du, das ist oben bei Küppers. Komm mal her, Trude. Lies mal den Kopf an der Wand. Brauch nicht mit dem Kopf an der Wand, das hör ich auch so. Ich hab dich gefragt, ob du den Türschlösser geölt hast. Wieso? Ach, frag nicht, wieso. Ich hab dir das gestern schon gesagt, die schließen so schwer. Also lass mal jetzt in Ruhe damit. Ich muss erst mal sehen, wo die Klopperei herkommt. Na, willst du etwa durchs ganze Haus damit laufen? Das werd ich wohl müssen. Hör dir das jetzt an. Jetzt um die Zeit. Das ist wieder der verrückte Küppers. Also, ich geh mal auf. Aber bleib nicht wieder eine ganze Stunde weg, hörst du? Guten Abend, Herr Küppers. Abend. Sagen Sie mal, machen Sie hier so einen Krach? Ich? Wieso ich? Wie kommen Sie denn darauf? Wenn hier was ist im Haus, dann muss ich sein. Wie? Immer ich. Frag ja mal bloß, Herr Küppers. Das ist es ja. Bei mir wird gefragt. Warum fragen Sie nicht oben bei Renners? Und da kommt es nämlich. Ja, da ja, ja, ja, ja. Hören Sie sich an. Kommen Sie rein. Da kommen Sie schon rein. Da. Hören Sie es? Eine Unverschämtheit ist das. Das geht nur schon eine Viertelstunde so. Das hört gar nicht auf. Und das ist Absicht, Paschke. Das macht er mit Absicht. Aus Gemeinheit. Haben Sie die Flecken in der Decke vom Badezimmer gesehen? Vor 14 Tagen. Bei Redders läuft das Badewasser über. Ja, da hat er sich doch entschuldigt, Herr Küppers. Was heißt entschuldigt? Davon gehen die Flecken nicht weg. Ich habe ihm einen Brief durchgesteckt. Er soll mir die Maler bezahlen. Darauf grüßt mich der Kerl jetzt gar nicht mehr. Nur hören Sie sich den Krach an. Also, ich werde mal raufgehen. Nee, nee, nee, lassen Sie mal. Dem Herrn werde ich mal das Handwerk legen. Ist doch unglaublich. Kommen Sie, Paschke. starken ruhestörenden Lärm. Ja. Das ist unerträglich, was Sie treiben. Und ich verbitte mir das in aller Form. Sehr innerlich. Also nur mal sachte, und nicht gleich so Wind machen. Ich habe ein Recht auf Ruhe und Rücksichtnahme im Haus. Aber ja doch, mein Verehrter. Wer stört Sie denn? Doch, Sie meinen die Klopperei? Voll, alles hat seine Grenzen. Also, jetzt kommen Sie bitte herein. Bitte überzeugen Sie sich selbst. Ja, nein, dann fahren Sie im Video. Bitte kommen. So, bitte. Hören Sie es? Was denn? Hier auch? Haben Sie gedacht, ich hacke hier Brennholz auf dem Parkett? Ja, dann, also, Sie werden verstehen, man ist begreiflicherweise nervös und erregt. Kinder, ihr habt ja alle keine Nerven. Natürlich, zuerst habe ich es auch gehört, dann habe ich gedacht, na, da klopft einer. Oder nachher hat es mich nicht mehr gestört. Na, man muss sich doch nicht gleich so haben, ne? Das ist ja wohl Ansichtssache, Herr Renner. Und wenn Sie jetzt damit auch meine Badezimmerdecke anspielen... Ich spiele überhaupt nicht an, aber wenn Sie nun schon mal hier sind und davon anfangen, also... Ich habe mich bei Ihnen entschuldigt. Ich habe Ihnen den Maler runtergeschickt. Was? Wann haben Sie den Maler geschickt? Vorige Woche. Dreimal war er bei Ihnen, aber keiner hat aufgemacht. Das konnte ich ja nicht wissen. Nee. Ich habe es Ihnen aber gesagt. Ich habe es Ihnen gesagt, Herr Küppers. Gleich, wie es passiert ist, habe ich gesagt, ich bringe das wieder in Ordnung. Und dann haben Sie mir so einen Brief geschrieben, ne? Ja, weil ich dachte, der rührt sich gar nicht. Und neulich, als wir uns auf der Treppe trafen, nicht? Ich gehe runter, Sie rauf. Ich sage zu Ihnen, morgen, Herr Küppers. Aber nee. Sie gleich an mir vorbei und mit so einem Gesicht. Also das stimmt nur nicht, Herr Renner. Ich habe Sie höflich gegrüßt. Naja, ist ja auch egal. Man ist ja morgens manchmal so ein bisschen verbiestert, nicht? Geht mir ja genauso. Aber warum stehen wir denn hier so rum? Setzen wir uns doch. Na, eigentlich wollte ich... Also, ich meine, wo wir uns nun schon mal aussprechen, ich würde Ihnen ja gern ein Schnäpschen anbieten. Cognac, hm? Spricht sich leichter. Na, das ist ja nur nicht der Sinn meines... Ich hole mal zwei Gläser. Moment. Also. Prost, Herr Küppers. Prost, Herr Renner. Na, der wird doch nicht gleich durch die Decke kommen? Das muss wohl über Ihnen sein. Bei Oettings? Ja, wirklich. Meine Schuhe bitte, Elsbeth, ja, die schwarzen. Und anständiges sauberes Hemd möchte ich haben, ja? Ein Taschentuch, Krawatte. Ja, die gestreifte? Nein, eine Farbe, die graue da. Aber hopp, Kinder, ja, los, ja. Macht ein bisschen, ja? Helga, fahr die graue Krawatte. Ja, gleich. Was heißt gleich sofort, Kind? Ich war sofort. Ich muss wieder eine Faxe nehmen, was? Ach, bitte, nimm doch mal aus meiner Tasche das Manuskript, ja? Die beiden Schreibmaschinen. Wo denn, wo? Na, im grünen Schnellhefter doch gleich vorne an. Mein Gott, doch mal, diese Klopferei, die macht einen ja blödsinnig. Ach, du kram doch in der Tasche rum, Elfbett, ich hab keine Geheimnisse drin. Da liegt doch der Schnellhefter da vorne an deiner Nase. Ja, bitte. Komm her. Diesmal will ich erst mal die ersten Zeilen vor. Ja, den Anfang. Ich muss ja den ganzen Quatsch nachher freisprechen. Kann ich alles ablesen, ja? Also, hochverehrte Versammlungsteilnehmer. Das weiß ich natürlich alleine nicht. Weiter was Neue. Wo bleibt meine Krawatte, Helga? Also, hier, die Erfolge unserer Arbeitsgemeinschaft, auf die wir voller Stolz anlässlich unserer letzten Jahrestagung zurückblicken konnten. Nicht so schnell. Die Erfolge unserer Arbeitsgemeinschaft, auf die wir voller Stolz... Das ist alles ein Quatsch. Anlässlich unserer letzten Jahrestagung zurückblicken konnten. Sag mal, die Rede hast du doch schon mal gehalten. Na klar, Kind, das soll mal derselbe Käse nicht mal. Was soll man denn sonst noch reden? Ich wäre verrückt, wenn die Klopferei nicht aufhört. Sag mal, ist das nicht abzustellen? Willi, nur werd doch nicht nervös. Wird ja gleich aufhören. Du, das ist wieder über uns zu. Das ist bei Wandsleben. Was? Weiß ich nicht. Also soll ich weiterlesen? Ja, bitte lies weiter. Ja? Also, Krawatte ist aber ein Fleck drauf. Was für ein Fleck? Auf der schönen neuen Grau ist ein Fleck? Das ist doch gar nicht möglich. Tomatensoße. Der bringt eine andere, nicht wahr? Die blaue oder die hellbraue meinetwegen, nicht? Hat er bei uns gar keine Tomatensoße gegeben? Hat den Mund ja raus! Hast du das gehört? Aber dass mal einer von euch meine Krawatten durchsieht, mal einer zur Reinigung bringt, ich meine, nö, darauf kommt ihr nicht. Nein. Soll ich weiterlesen oder nicht? Also, gut, lass sein. Steck weg, ja. Ich bin schon wieder bedient, ja. Sag mal, Elsbeth, hat Herr Horst seine Schularbeiten eigentlich gemacht? Oder? Ich nehme an, Ostern bleibt er wieder sitzen, wie? Wo steckt denn der Bengel überhaupt? Horst! Er wird in der Kammer sein, seine Eichhörnchen füttern. Was für eine Eichhörnchen füttern? Sag mal, macht er vielleicht den Krach da hinten? Was? Horst! Horst! Horst! Ja? Vati ruft! Wo bleibt die Krawatte? Ja, Vati? Sag mal, hast du die Schularbeiten gemacht? Meine Schuhe, Elsbeth, los. Ja, das Schriftliche habe ich. So, das Schriftliche, ja, aber das Mündliche, das ist nicht so wichtig, wie? Und mal abends noch ein Buch vornehmen, mein Junge, nicht wahr? Das ist nicht, was? Zu faul, zu bequem. Nur mal das Viehzeug im Kopf haben, was? Eichhörnchen füttern. Jetzt lass doch den Jungen, Willi. Misch du dich da nicht ein, bitte, ja? Erlaub mal. Also bitte, Elsbeth, bitte geh jetzt rauf zu Weidwandsleben. Ich verbitte mir diese Klopferei ganz energisch. Denk gar nicht, ich mach mich doch nicht lächerlich. Was heißt denn lächerlich? Du, Horst, und zu dir habe ich gesagt, ich will das Viehzeug nicht mehr in der Wohnung haben. Na bitte, habe ich das gesagt? Du hast es nicht gesagt, hm? Ja, neulich mal, aber... Ach so, also, da gibt's gar kein Aber, nicht wahr? Nächstens bringst du noch Ratten oder Mäuse ins Haus. Bitte ich mir, wir haben hier keinen zoologischen Garten, nicht wahr? Merkt ihr das? Vati, die zwei Eichhörnchen. Ist ganz egal, die haben Ungeziefer, die gehören nicht in die Wohnung. Es stinkt nur. Das ist nicht wahr. Was sagst du da? Au, au. Ich werde dir helfen, deinem Vater zu antworten, ist nicht wahr. Scher dich raus. Und wenn ich morgen nach Hause komme, Junge. Wenn ich morgen nach Hause komme, sind die beiden Dinger, die beiden Eichhörnchen weg, verstanden? Ja. Ob du verstanden hast? Ob du verstanden hast? Ja. Raus! Acht, elf, 19, 27, 36, 41, nee, nochmal. Acht, elf, 19, 27, hallo, 36 plus 6, das sind 42, ist ja klar, das sind 42, da ist ja schon der Fehler, was dösel ist. Hallo? Wandsleben, Mensch, das dauert wieder, bis Sie an Apparat kommen. Hören Sie zu, Naumann, ich hab'n. Was? Natürlich ein Additionsfehler. Also ich verstehe sowas nicht. Ein oller Buchhalter wie Sie. Kann mich die noch hinsetzen und Ihnen noch alles nachrechnen? Was? Büro ist zu laut? Na wenn schon, bei mir ist auch laut. Seit einer Viertelstunde kloppt einer über mir. Zerhackt einer Kommode oder sowas. Stört mich auch nicht. Alles eine Konzentrationssache, Naumann. So. Also jetzt haben wir nur noch die Differenz von den 12 Armaturen. Sehen Sie mal den Lagerposten durch. Ich rechne inzwischen die Oktoberlisten nach. In 10 Minuten rufe ich Sie wieder an. Na klar. Was da schon los ist, geht ruckzuck bei mir. Schluss. Rindvieh. Wird auch alt. Sollte Leute über 50 wirklich nicht mehr im Betrieb haben. Elli. Hört auch wieder nicht. Elli. Ja? Schläfst schon wieder, ne? Sind noch Selters im Eisschrank? Ja. Würdest du dann vielleicht die Güte haben, mir noch eine Flasche zu bringen? Ist ja wieder sehr gesprächig heute. Ein Gesicht, das hättest du Wurmpulver gefressen. Naja. Also dann mal wieder ran. 7, 9, 13, 21, 27, 32. Das stimmt doch nicht. 7, 9, 13, 21. Hey, hey! Langsam macht denn der Kerl aber doch wirklich verrückt. Nochmal 7, 9, 13, 21, 27, 32. Bitte, so ist es ja nun auch nicht, wahr? Und in Fragen der Erziehung lasse ich mich auch von dir nicht reinreden. Erziehung, Willi. Ja. Eine halbe Stunde am Tag siehst du die Kinder mal und dann. Ich habe schließlich einen Beruf, nicht wahr? Ich habe einen Beruf, nicht wahr? Vielleicht wirst du mir doch vor, dass ich Geld verdiene. Du schreist herum, Ohrfeigen. Ach. Raus! Das sind deine Argumente. Weil eben nichts klappt hier. Nichts klappt hier. Weil ich nervös bin. Ja, ich bin nervös. Ich habe niemals Ruhe. Also hier. Bitte, nein. Was stört dich denn daran, wenn sich der Junge zwei Eichhörnchen hält? Er hat Tiere gern. Ja, aber er hat mir eine freche Antwort gegeben, Basta. Lass doch dem Jungen die Freude. Also ich kann diese Klopferei nicht mehr ertragen. Ich kann keinen Grund, ihn zu ohrfeigen. Also gut, dann bitte rufen her. Rufen her, soll er das Viehzeug behalten? Meinetwegen bitte. Schularbeiten braucht er auch nicht zu machen. Mir egal, mir ganz egal. Wird er eben, Horst! Wird er Straßenfeger oder Nachtwächter? Mir Horst! Egal. Horst ist weg, Mutti. Was weg? Wann? Ganz verheult und mit seinen Eichhörnchen. Wohin? Weiß ja nicht, hab ihn gefragt. Aber gesagt hat er überhaupt nichts. Ist nur weg. Weg? Siehste. Der Junge. Ach, nun haben wir die Geschichte. Aber du. Ja, das ist doch absoluter Quatsch, Kindchen. Reg dich doch nicht auf. Meine, wo kann er denn schon hin sein? Hm? Um die Zeit. Ich meine. Moment mal. Er muss doch. Horst! Horst! Ach, Herr Paschke, haben Sie vielleicht unseren Horst gesehen? Horst? Ja, der ist ja gerade unten raus. So, sagen Sie mal, kloppen Sie da vielleicht in der Wohnung? Ich bin nicht verrückt. Herr Paschke, sagen Sie, hat der Junge vielleicht was gesagt, wo er hin ist? Mir? Nee. Wann soll mir das sagen? So, na, danke schön. Der Ecking. Ist, als ob sie Reiter alle angestorben sind. Der Weg noch mal bei der Hauke klingeln. Denkst du? Klingel wieder kaputt. Den Weg mal kloppen. Fällt ja sowieso nicht mehr auf. Namen, Frau Hauke. Haben Sie geklopft? Ja, klingelt ja nicht. Ich wollte bloß mal fragen. Hören Sie die Klopperei hier im dritten Stock hoch? Und ob, Herr Paschke, was ist denn das für ein Krach? Ich wollte schon runterkommen. Weiß ja auch nicht. Ich klopfe schon durchs ganze Haus. Erst habe ich gedacht, Küppers, aber nee. Und dann war ich bei Renners und bei Wandsleben, das ist nichts. Aber es muss aber hier auf Ihrer Seite sind. Ist mir nämlich schon sehr unangenehm. Ich habe doch einen jungen Studenten bei mir wohnen. Der geht morgen ins Examen, muss heute noch was arbeiten. Aber das hält doch kein Mensch aus. Fila olfactoria, Nervus terminalis, Nervus oculomotorius, Nervus trochlearis, Nervus abducens. Ach, halt nein, erst kommt doch noch der Nervus trigeminus und dann erst der abducens. Wie viel habe ich denn jetzt? Ach, verflucht nochmal. 8. Dann erst 7. Ach Gott, und 12 sind's. Stato acusticus. Na? Geht's denn? Für euch bei dieser Bummerei, das macht einen ganz weich. Hören Sie doch mal eine Weile auf, Herr Peters. Deine Pause. Das kann ich mir nicht leisten, Frau Hauke. Ich schaff's ja nicht. Ich habe auch nachher noch ein paar Abschriften zu machen. Aber wenn's jetzt nicht geht, hat doch keinen Zweck so. Wenn man so lernt, bleibt's doch nicht im Kopf. Ein Vorschlag. Setzen Sie sich zu mir rüber, da hört man den Krach nicht so. Ich bin auch ganz ruhig, ich störe Sie nicht, bestimmt nicht. Trinken Sie erst eine Tasse Tee und dann lernen Sie weiter, ja? Das ist furchtbar nett, aber wissen Sie, ich muss immer, ich kann nur laut lernen. Ja, bitte, das stört mich nicht. Ja, sonst merke ich es mir nicht. Sehen Sie mal, Nervi Capitalis, diese verdammten 12 Hirnnerven. Immer habe ich mich drum rumgedrückt und bestimmt fragen Sie mich morgen danach. Ja. Jetzt rächt sich's. Die verbummelte Zeit, abends immer weg, mit dem Fräulein Waltraud. Die paar Mal ins Kino oder ins Konzert. Na. Ob's immer dabei geblieben ist? Ja, ich weiß Bescheid. So ein junges Mädchen will dann dies und dann will sie jenes. Nur recht viel ausgehen. Aber dafür, dass ein junger Mann, ein Student auch arbeiten muss, dafür fehlt eben das Verständnis. Na? Nur entspannen Sie sich mal ein bisschen. Kommen Sie mit rüber. Na gut. Warten Sie, ich nehme die Lampe mit. Ist dann drüben gemütlicher, hm? Na? Ist sie nicht viel ruhiger bei mir? Ja. Zucker zum Tee? Oh nein, ne. Vielen Dank. Sie müssen entschuldigen, ich habe das Bett schon gemacht, aber es wird Sie ja nicht genieren, wie? Als zukünftiger Arzt? Ach wo, das... Manche sagen ja sogar, ein Arzt, der hat gar kein normales Empfinden mehr, weil er eben so viel sieht, der wird ganz abgestumpft. Oh, das ist doch Blödsinn, das ist doch ein Mensch wie jeder andere. Eben, meine ich ja auch. Trotzdem, manchmal ist es ja auch ein bisschen komisch. Etwas Rum vielleicht in den Tee? Nein, um Gottes Willen, danke schön. Ach so, stimmt ja. Rum macht dumm, sagt man. Also, wie ich vor einem Jahr mal in der Poliklinik war, ich hatte immer so ein Stechen in der Seite. Hier, so rechts. Was ist denn das? Die Milz, ne? Nee, Frau Auge, die sitzt links. So, na, ist ja auch egal. Also, da hat mich doch so ein ganz junger Doktor untersucht. Erst hat er mich überall abgefühlt und dann hat er mich auf einmal angesehen. Mit einem Blick hat er mich angesehen. Na, und dann sagt er plötzlich, ich hätte eine so schöne Haut, sagt er. Ach, also ich bin richtig rot geworden. Aber ich rede und Sie wollen lernen. Ach, nun ja, die paar Minuten. Das... Doch, ich weiß. Ich halte sie nur auf. Aber es tut einem ja auch mal wohl, eine kleine Ansprache zu haben. So als alleinstehende Frau. Immer hat man nur die vier Wände. Keinen Menschen sonst. War jetzt aber auch lange nicht mehr hier, das Fräulein Waltraud. Wie? Na ja. Wie? Ist doch nicht etwa aus? Oder? Ja, so ziemlich. Ach, gezankt? Oder nicht verstanden? Na, geht mich ja auch nichts an. Ja, das kam eben einfach so. Ich hatte doch so wenig Zeit jetzt, so kurz vorm Examen. Och, das tut mir aber doch leid, mein Junge. Dabei, ich meine immer, gerade wenn man so arbeitet, dann braucht man doch jemand, von dem man weiß, da wartet jemand mit Liebe und mit Zärtlichkeit und... Ach, mein Gott, jetzt fange ich schon wieder an. Nein, ich bin jetzt ganz still. Und Sie gucken nur in Ihr Buch. Noch einen Schluck Tee? Oh, ja, ganz gern. Bitte? Oh, Dankeschön. So, und nun fangen Sie an. Genieren sich gar nicht. Immer schön laut. Ich verstehe ja doch nichts davon. Ja. Also noch mal von vorn. Erstens, Fila olfactoria. Zweitens, Nervus terminalis. Drittens, Nervus oculomotorius. Viertens, Moment mal. Viertens, Nervo trochlearis. Fünftens, Nervus, ach Gott, das weiß ich nicht mehr. Achso, ja, der Trigeminus. Sechstens, Nervus abducens. Siebtens, Nervus facialis. Ach, siehste, bis dahin geht's immer. Achtens, ja, das ist der mit dem Gehör. Achtens, Stato acusticus. Jetzt fehlt noch der Vagus, der Hypoglossus, den Accessorius, den haben wir ja auch vergessen. Also schön, fangen wir nochmal an. Olfactorius, Terminalis, Oculomotorius, Trochlearis, Troch... Oh, stört Sie's? Ich will mir nur gerade den Schlafrock anziehen. Wenn man den ganzen Tag so in den Kleidern hängt. Was sehen Sie mich denn so an? Ich sehe Sie... Wieso? Ich sehe Sie an, wie... Also nein, jetzt geniere ich mich aber wirklich. Gucken Sie in Ihr Buch. Wissen Sie, was Sie jetzt für ein Gesicht machen? Wie der junge Doktor damals, der mich untersucht hat. Wirklich. Ja, was ist denn? Was ist denn, mein Junge? Herr Peters. Jetzt weiß ich ja wirklich nicht mehr, wo noch. Ich werde noch mal bei Büchners klingeln. Den fünften Stock, das kann doch nicht die Olle Demke sein, die den Krach macht. Hm. Keiner da bei Büchners. Na, normal. Es hat geklingelt, Vater. Ich mach nicht auf. Soll ich gehen? Nein. Vielleicht ist es Paul. Ich will ihn nicht sehen. Ich will überhaupt keinen sehen. Lass mich in Ruhe. Vater, was stehst du denn hier am Fenster im Dunkeln? Komm rüber, iss was. Okay, geh. Ich will nichts essen. Ich will nichts. Nimm's doch nicht so schwer, Vater. Das ist ein Routinebrief von der Direktion. Haben wahrscheinlich viele bekommen. Ganz unpersönliches Schreiben. Das ist ja das Schlimme. Da kriegt man so seinen Knochen hingeworfen. Da, so, nur bist du abgefunden, aus. Nur weil ich einmal aus lauter Gutmütigkeit, aus Kollegialität in diese Sache geschlittert bin. Ich bitte dich, Vater, fang jetzt nicht wieder von dieser alten Geschichte an. Kein Mensch spricht mehr davon. Ja, man schweigt darüber, aber wie man schweigt. Immer so mit halben Andeutungen. Man will es mich nicht fühlen lassen, aber... Naja. Herrgott, diese Klopferei da unten hört auch nicht auf. Macht einen ja wahnsinnig. Wer ist denn dieser Idiot? Das weiß ich nicht. Vielleicht unten bei Wansleben. Komm in die Küche, da hört man's nicht so. Und diese Zeit kann doch keiner mehr arbeiten, können doch keine Handwerker mehr sein. Hör dir das an. Zweite Reihe, erster Buchstabe. Jetzt erste Reihe, zweiter Buchstabe. Was soll denn das? Ja, das habe ich gelernt, damals. Zu vielem anderen dazugelernt, im Gefängnis, in der Zelle. Klopfzeichen, mein Kind. Mein Gott, das liegt nun 4 Jahre zurück. Kannst du das nicht endlich mal vergessen, Vater? Nein, ich kann es nicht und ich will es nicht. Dieses ewige Selbstmitleid, was du mit dir hast. Du bist freigesprochen. Alles hat sich aufgeklärt. Man hat zu dir gehalten. Ja, nachher, wie alles vorbei war. Na und? Sag mir jetzt bitte, Vater, was willst du eigentlich? Du hast es wieder geschafft. Du hast wieder Anschluss. Glaub doch endlich an dich selbst. Du bist gesund, wir hungern nicht, wir frieren nicht und wir werden schon durchkommen. Wegen so eines dummen Briefes lässt du dich umschmeißen. weil einer klopft, denkst du, zerrst du alles wieder heraus, Zelle, Gefängnis. Ach, es langweilt mich nun schon, Vater. Ich kann's nicht mehr hören. Und ich gehe jetzt essen. Mach, was du willst. Mir langt's jetzt auch zum Donnerwetter. Wir wohnen doch hier nicht auf einer Baustelle. Und schreit sie mich an. Mach ich den Krach. Ich laufe wie ein kriseliger Gitter. Treppen rufen. Aber was die machen, ist mir schnutzegal. Jedenfalls, wenn der Krach nicht aufhört, dann werde ich mich bei der Hausverwaltung beschweren. Na, ruhig. Na, Fred. Ruhig. Lohnt ja nicht. Ist ja alles Quatsch. Paschke kann ja auch nicht dafür. Elli? Hat Naumann inzwischen telefoniert? Nein. Ja, muss ich eben selber anrufen. Du, die Selta vorhin, die war doch bestimmt wieder nicht auf Eis. Sie kam aus dem Eisschrank. Hast du aber gerade für 3 Minuten reingestellt, was? Mein Gott, wenn man hier mal was haben will. Ja. Na, Mann. Ja, hier Wandsleben. Ja, also, ich hab den Fehler nicht gefunden. Da weiß der Deibel, wo die 12 Armaturen verbucht sind. Nee, ich habe auch nur keine Zeit mehr, wissen Sie? Naja, ich habe versucht, die Listen nachzurechnen, aber hier ist ein ziemliches Irrenhaus momentan. Ja, der kloppt immer noch. Das muss eine sehr heitere Natur sein. Ja, ich hatte eben schon Krach deswegen mit unserem Hauswart. Naja, man ist eben über Tag so strapaziert, mal brennt man eben durch. Also nur lassen Sie den Mist jetzt liegen, oh Mann, gehen Sie nach Hause. Ja, Menschenskind, es ist doch schon spät, na klar, gut Nacht. Noch was, Naumann. Wissen Sie, ich habe mir das überlegt, vielleicht können wir das doch mit Ihrem Büro machen. Ich meine, tauschen, ne? Ob die Lager muss dann nur vorne liegen oder hinten? Und Sie kommen damit mal vom Hof weg und von der Schleiferei. Ist ja wirklich sehr laut da hinten. Ja. Reden wir morgen noch drüber. Also, gute Nacht. So, Fred, was jetzt? Noch was tun? Nee, das hat ja keinen Zweck. Weggehen. Kino. Ja, wenn noch zu schaffen. Mal was Lustiges sehen. Aber alleine? Auch blöde. Vielleicht ist er auch zu seinem Freund Werner gegangen. Ja. Naja, ich meine, wenn er die Eichhörnchen mitgenommen hat, dann wird er ja nicht auf der Straße rumlaufen, nicht? Und damit beruhigst du dich. Weißt du denn gar nicht, wie sensibel der Junge ist? Was in dem jetzt vorgeht. Gott, ich bitte dich, Elspeth, Horst ist ein Junge nicht mal. Schließlich wird er mal eine Ohrfeige vertragen können. Ich habe auch genug Ohrfeige gekriegt. Das wäre noch schöner, nur. Ja, aber ich muss ja jetzt weg. Es wird ja zu spät, Kindchen. Wie? Jetzt willst du weg? Ja. Jetzt, wo der Junge nicht da ist, wegen deiner dummen Versammlung? Ja, dann, Kindchen, was soll ich denn machen? Du weißt doch, die warten auf mich und ich kann doch nicht einfach wegbleiben. Du kannst doch anrufen, Willi. Du kommst später. Ja, bitte sag, was hier los ist. Sag, da, Helga kommt zurück. Der Onkel Ernst ist ja auch nicht. Die haben schon geschlafen. Dann bin ich bis zum Park runtergelaufen. War er auch nicht. Überall gerufen. Oh, um Gottes Willen, wenn der Junge nicht in einer halben Stunde zurück ist, ich rufe die Polizei an. Es gibt doch Funkwagen, die überall rumfahren. Willi, wir müssen. Helga, geh noch mal runter zu Wandsleben, ja? Frag, ob du telefonieren darfst. Wo ist deine Versammlung, Willi? Wieso? Na, wo deine Versammlung ist? Na, wo sie immer ist, das weißt du ja. In Kaisers Fest. Also such die Nummer raus, Helga, ja? Nein, du rufst nicht an, Helga, du bleibst hier. Na, werde ich runtergehen. Ich will das nicht. Ist doch lächerlich. Bitte, es wird nicht telefoniert. Dann bleib ich eben hier, nicht? Ja, ich bleibe hier. Es wird schon gut. Schon gut? Du gehst nicht weg? Du hörst es ja. Geh mal raus, Helga. Aber was soll denn das? Willi, was machst du mir hier für Theater vor? Was heißt das Theater? Hm? Warum willst du nicht, dass Helga anruft? Weil sie dann vielleicht erfährt, dass heute gar keine Versammlung ist. Hm? Oh, das ist doch Unsinn, Kind. Du möchtest auch nicht, dass ich telefoniere, nicht wahr? Also bitte lass mich in Ruhe, ja? Ich habe gesagt, ich bleibe hier, damit passt alles andere, ist meine Sache, nicht? Ja, du wolltest also nur weg, um... Ja, um wieder zu dieser Frau zu gehen. Verdammt nochmal, wenn diese Klopferei nicht aufhört, ich bring den Kerl um da oben. Willi, lenk jetzt nicht ab. Ich hab dir noch deine Rede vorlesen müssen. Dann hast du den Jungen aus dem Hause gejagt. Ja, hab ich getan. Hab ich alles getan. Bitte schön, gut, aber ich habe nicht gesagt, dass ich zu einer Frau gehe. Das verbinde ich mir. Ich kenne diese Frau. Die Bande. Wenn sie denken, der zwei Verrückten vor sich haben, dann kommen sie gerade an Richtchen. Reinhold! Oh, ja, die Olle auch noch. Reinhold! Warum antwortest du denn nicht? Ich ruf schon dreimal. Hey, komm, was ist los? Von den dämlichen Knallkorb komme ich. Wer? Ja, Wanzleben. Der pöbelt mir an wegen die Klopperei. Wozu ich da wäre. Hast du denn nicht immer noch nicht rausgekriegt, wo? Nee! Ich denk mir schon, ob das nicht aus dem Nebenhaus kommt oder von der Straße. Schließ doch mal auf, Dude. Da kickt doch einer durch die Scheibe. Guten Abend. Wo wollen Sie denn hin? Muss man das hier ansagen? Sie, ich bin hier Hauswart und Sie wohnen hier nicht. Wenn das Haus abgeschlossen ist, wird man wohl erlauben dürfen zu fragen, wo Sie hinwollen, nicht? Zum Brand. Brand? Kenn ich nicht. Gibt's hier nicht. Los, raus. Hoppla, sagte Fräulein. Von Alex Brand, lieber gehört, wie? Oben, fünften Stock. Na Mensch, Trude, das ist doch der junge Mann, der oben bei Frau Dempke wohnt. Jawohl, genau der. Sehen Sie, der Herr Jemal ist gleich im Bilde. Was? Bei der Dempke wohnt auch schon wieder ein neuer? Ja, da wohnt Alex Brand. Merken Sie sich mal den Namen, sonst kriegen Sie Ärger. Namen. Na, siehste? Hallo? Ja, guten Abend, Herbert. Ja, hier ist Alfred. Du, was machst du denn? Hä? Schon gegessen? Hä? Habt ihr nicht Lust, mit ins Kino zu gehen? Na, frag doch mal Lilo. Ach so. Wo dann? Nee, wenn ihr Besuch habt. Och, nicht. Mir fällt nur einfach die Decke auf den Kopf. Ja, irgendwo im Haus hier, da spinnt einer hier. Ja, der kloppt dauernd. Hörst du sogar durchs Telefon. Na, ist das nicht ein Ding? Wir finden den Kerl nicht. Nee, ist nichts zu machen. Also, dann mach's mal gut, ja. Oh, mal sehen. Vielleicht ein bisschen lesen und dann in der Falle. Bitte? Elli? Oh, Gott. Ist immer dasselbe, ne? Weiß ja. Na, mach's mal gut, ja. Nacht, Herbert. Grüß Lilo schön, ja. Wiedersehen. Elli? Elli? Warum antwortest du denn nicht? Ich hab nicht gehört. Entschuldige. Ich schreibe gerade. Wieder Frankfurt, wa? Ja. Willst du dich hierher setzen? Nee, lass mal. Ich hol mir dann schon einen Stuhl. Ich kann ja die Sachen wegräumen. Wusste ja nicht. Kommt ja nicht so oft vor, dass du dich hier mal bei mir sehen lässt. Ja. Wollte noch was lesen. Vielleicht. Drüben bei mir wird man ja rammdäsig bei der Klopperei. Oh, schreib mal weiter deine Klagebriefe. Was heißt das? Willst du lesen, bitte? Ist nicht meine Art, mich bei anderen Menschen zu beklagen. Kannst du mir mal sagen, woher Karl Otto und deine Schwester wissen, dass ich in Hannover war? Ja, das habe ich allerdings geschrieben. Na also, sehr taktvoll. Ja. Außerordentlich taktvoll. Ja, und die Geschichte mit Irma, die wissen sie auch, oder nicht? Ich hab dir ja neulich gesagt, mit mir kannst du reden. Aber wenn du die Scheidung haben willst, bitte. Ist nicht schön. Nach 16 Jahren so ein Desaster. Aber wenn du so hinten rum versuchst, über andere so auf die Verwandtentour, nee, du auf dem Ohr höre ich schlecht. Wie findest du die? Gut. Du? Eure Portierfrau unten, die ist aber ganz schön kästig, die werden wir mal umschulen müssen. Kennen sie gar nicht. Wo ich hin will, fragt die. Zu Alex Brandt, sag ich. Die wollte mich an ihr hinlassen. Ich lasse deinen Hausschlüssel machen. Wozu denn Schlüssel? Sag mal, wie lange willst du denn noch bleiben? Montag hauen wir ab. Oder machst du plötzlich Bremse? Hast du den Wagen? Ist kein Problem. Sag mal, wer hämmert denn da? Keine Ahnung, klopft schon lange. Macht den aber ganz schön nervös. Ist die Olle, bei der du hier wohnst? Puh, die hörst du ja nicht. Ich weiß nicht, wo das klopft. Machen wir Musik, ne? Hören wir es nicht. Sag mal, Elli, wenn dein Brief fertig ist, gehst du schlafen, ne? Ja. Was soll ich denn noch auf? Kann ich ihn ja mitnehmen in den Kasten. Wen? Deinen Brief. Ach, der hat Zeit. Willst du noch mal weg? Nur noch mal ums KW. Noch mal an die Luft. Ganzen Tag über im Geschäft. Abends hat man jetzt hier auch noch zu arbeiten. Ey, jetzt fängt auch mein Sodbrennen wieder an. Hast du nicht hier noch was im Schrank? Nein, lass, das geht da nicht dran. Ich geb dir schon was. Was ist denn das? Schlafmittel? So viel Schlafmittel? Lass das bitte liegen, das sind meine Sachen. 10, 20, 30, 40 und noch... Elli, du sammelst Schlaftabletten. Ich sammle nicht. Ich habe eben Vorrat. Manche Nacht nehme ich 3. Ich kann nämlich nicht schlafen wie du. Mich einfach hinlegen und alles vergessen. Deine Art, mich einfach beiseite zu schieben. Ich bin auch nur ein Mensch. Aber daran denkst du nicht. So. Und nun Schluss damit. Warum lass du... Sag mal, weshalb spielst du mir dauernd die Dinger vor? Willst du mich weich machen? Hast du Angst vor mir? Quatsch. Dann hample nicht rum, setz dich hin und lass uns vernünftig reden. Du, ich habe mir das gestern Abend nochmal angesehen. Wir müssen erst über die Mauer im Hof. Das ist aber nicht schlimm. Da stehen Müllkästen dran. Die Tür zur Werkstatt ist aus Holz. Und ein ganz einfaches Schloss. Dann kommt erst ein großer Raum mit den Maschinen. Und dann kommst du ins Lager. Ich mach nicht mit. Du machst nicht mit? Nein. Ich mach nichts, wo ich ein dummes Gefühl bei habe. Und bei der Sache habe ich ein dummes Gefühl. Seit wann? Den ganzen Tag schon. Hast du auf immer Nerven? Der hat wohl schon die Birne weich geklopft, wa? Ach was, gar nichts damit zu tun. Ich will nicht. Ich will solche Sachen überhaupt nicht mehr machen. Weißt du was, Alex? Geh zur Heilsarmee. Ja, wirklich. Oder willst du das Ding alleine drehen? Oder mit jemand anders? Ach, Unsinn. Das will ich dir auch nicht raten. Vorsicht, Kleiner, ich puste. Alex, Mensch, reiß dich doch am Riemen. So eine Sache kommt uns nicht oft vor die Flinte. Da sind wir gesund für ein halbes Jahr, bestimmt. Hörst du? Wumm, wumm, der meint auch immer drauf. Mhm. Kann auch mal anders klopfen. Wie meinst du das? Ja, hier an der Tür. Nächsten Morgen. Oder irgendwann. Aufmachen, Polizei. Idiot, da sind wir längst weg. Und dann klopft's woanders. Und einmal schnappen sie dich, wenn's klopft. Nee, Harry, ich mach nicht mit. Hat nichts mit Angst zu tun, aber... Ich hab so eine Ahnung, das geht schief. Bloß, weil einer kloppt. Du bist eine Pflaume. Ahnung, du Gefühle. Na, kannst du darüber lachen, bitte? Lachen, Mensch, weinen möchte ich über dich. Jetzt auf immer hier Faxen machen, da denkt man... Was ist denn da nebenan los? Ich habe gewusst, du gibst mir Zeit. 12 Jahre lang hab ich gewartet. Und jetzt ist dir da. Karl! Wer jault denn da? Die Tante nebenan? Frau Semke. Die spinnt auch. Ihr spinnt wohl alle hier, wa? Wen hatten die bei sich? Kein, die ist allein. Ist öfter so. Sag mal ruhig, lass mal hören. Ohne Botschaft, nur eine Wartung auf deinen Ruf. Jetzt aber höre ich. Höre deine Stimme. Komm mal an die Wand. Kann man den Vorhang nicht wegziehen? Ja, kannst du, aber leise. So. Bist du besser, ja? Mutter, wir werden Verbindung halten in alle Ewigkeit. Die denkt, das klopft sehr ruhig, Schnauze. Ich werde jetzt fragen und du wirst antworten. Denn so fern kann kein Gesetz sein, so zornig ist Gott nicht, dass er unsere Stimmen verstummen lässt. Mensch, sind so weit drin, der Verrückte. Spiritismus, ne? Ja, so ähnlich. Gib mal meinen Hut. Wieso? Und einen Schlüssel. Was ist denn los? Ich tue mir, Mensch. Jetzt weiß ich auch, was du für eine Macke hast. Das scheint ansteckend zu sein, die Tante. Knall habt ihr alle hier, aber genau. Ich werde mal einen anderen Kumpel suchen und keinen Halbjahr, damit du Bescheid weißt. Komm, Schlüssel her. Guten Abend. Aber das habe ich ja alles gar nicht gewusst, Ellie. Warum hast du denn nicht mal was gesagt? Wem denn? Mann. Seitdem du drüben schläfst, sehe ich dich doch kaum noch. Ja, morgens, wenn du ins Badezimmer gehst. Und wenn jetzt nicht bei dir der Krach wäre, würdest du doch auch nicht hier sitzen. Aber ich bin immer allein hier in der großen Wohnung. Ja, vor allem musst du jetzt erstmal zum Arzt. Nicht? So fängst du mal an, nicht? Mal richtig untersuchen und dann eine Kur vielleicht, nicht? Ich brauche keine Kur, Alfred. Ich weiß schon, was mir fehlt. Man muss mich nur nicht immer so beiseite stoßen. Ach, wenn du nur ein bisschen netter zu mir bist. Ja. Ich weiß ja, du hast viel zu tun, das Geschäft. Ich will ja auch gar nicht überall mitgenommen werden. Ich bleib ja zu Hause. Nur manchmal denke ich eben, wenn ich mal nicht mehr zu Hause wäre, du merkst das gar nicht. Ach so, immer diese Übertreibung. Es ist schön, ich hab auch Schuld. Neulich der Krach auf Walders Geburtstag, ich war ein bisschen in Stimmung, aber du warst da gleich beleidigt. Na ja, so reden wir nicht mehr drüber. Haben uns ja jetzt ausgesprochen. Und sieh mal, Elli, war ja auch für mich nicht schön, die Zeit. Man kommt nach Hause, müde, abgearbeitet, gereizt. Aber wenn du wüsstest, wie die Steuer mich wieder am Kragen hat. Naja, und dann kommt man nach Hause. Schön, trautes Heimglück allein, über die Zeit ist man ja weg, aber du hast dann immer da gesessen, als ob ich... Habe ich dich hier gefragt oder gequält? Habe ich dir Vorwürfe gemacht? Hetzte, Mann, hetzte bloß. Immer nur da sitzen mit dem Gesicht, als hätte ich kleine Kinder gefrühstückt. Das verschreckt doch eine empfindsame Seele wie mich. Ja, siehst du, nur lachst du wieder. Du bist gar nicht zum Lachen, Alfred. Oh, du bist ein schrecklicher Mensch. Ja, ich bin eben alter Blubberkopf, das weißt du doch, Elli. Ja? Ist nur alles wieder in Ordnung? Schreib mal deinen Brief zu Ende. Ja? Bin ja fertig. Willst nicht wenigstens einen Gruß runterschreiben? Mhm. Einen Gruß, Alfred, ja? Sie freuen sich doch dann auch. Ja, ist gut, komm mal her. Kannst du ihn ja vielleicht dann doch mitnehmen, einen Kasten, wenn du nochmal runtergehst. Kannst du ja auch mitkommen, Elli. Och, ja, das kann dir auch nichts schaden, ein bisschen Luft. Hm? Na, gehen wir beide? Oder bist du müde? Nein, wenn du Lust hast. Ja, wir können ja auch, wir können ja auch noch ein Glas Bier trinken, ne, irgendwo. Oder wollen wir noch ausgehen, ein bisschen größer? Ach, müsste ich mich aber umziehen. Na, mach doch, Mädchen, das geht doch schnell. Du, ich mach's. Ich mach's wirklich. Ja, na, wozu sag ich's denn? Wenn der nebenan vielleicht noch eine halbe Nacht kloppt, dann kann man sowieso nicht schlafen. Ach, nur deshalb. Och, ich mach doch nur Quatsch, Elli. Nun komm, mach schnell. Jetzt gehe ich aber wirklich. Nee. Also, Herr Kümmer, nun bleiben Sie noch. Ausgeschlossen. Nee. Aber ich bitte Sie, meine Frau muss ja mal kommen, sagt die wird staunen. Noch ein kleines Schnäpschen. Nein, also, na klar, bitte. Aber nur noch einen, Herr Rainer, einen ganz, ganz kleinen. Ja, nur noch einen. So, danke, verbindlichst, danke. So, also, Prost. Prost. Und nun, Herr Küppersohn, machen Sie sich doch mal ein bisschen gemütlich. Moment mal, ich gehe mal in den Sessel. Doch nicht, was soll ich? Oh. Also bitte keine wieder, die Zeitung da, die legen wir weg, die Zeitung. Wissen Sie, Herr Küppersohn, ich war gerade beim Kreuzworträtsel, als Sie vorhin raufkamen. Sagen Sie mal, wissen Sie vielleicht eine italienische Oper mit fünf, Moment, mit fünf Buchstaben in der Mitte ein R? Mhm. Tosca. Nee. Mit einem R in der Mitte. Ein R wie Richard. Mhm. Aida. Nee. Traviata. Nein. Mit einem R in der Mitte und mit 5 Buchstaben. Norma. Wer? Norma. Na, ja, die Norma, Mensch. Tatsächlich 1, 2, 3, 5 und auch in der Mitte mit einem R. Da siehst du. Da muss ja nur ein großer muss kommen. Norma. Dabei haben sie das neulich erst im Radio gespielt. Sagen Sie mal, apropos Radio, stört es Sie eigentlich, wenn wir ja oben mal Musik, ein bisschen lauter Musik machen? Oh, nö, das kann ich nicht sagen. So. Nur wenn Sie dabei eben nicht mal gerade wieder die Badewanne überlaufen lassen. Ja, die Badewanne. Buschingstraße 42. Ein großes Mietshaus inmitten vieler anderer. Grau und uniform in dieser Abendstunde. 5 Stockwerke, 16 Parteien, viele Untermieter, viele Schicksale. Durchaus keine Tragödien, auch gar keine besonderen Schicksale. Alltäglichkeiten, Missverständnisse, Irrtümer wie überall. Es ist Mitternacht. In den beiden Häusern, Buschingstraße 41 und 42, ist wieder Ruhe eingekehrt. Die Klopfgeräusche sind verstummt. Aber unhörbar schwingt noch ein Nachhall davon durch die Wohnungen und in den Menschen. Er klingt nur langsam ab. Noch leise vibrieren die angerissenen Nerven. Vor einer Stunde fuhr ein Funkwagen der Polizeistreife vor und brachte einen kleinen, vor Kälte zitternden Jungen nach Haus. Auf seiner Brust, unter der dünnen Jacke, trug er ein kleines, warmes Knäuel, 2 Eichkätzchen. Die Polizisten hatten ihn am Rande des Parkwaldes herumirrend aufgegriffen. Jetzt schläft er wieder in seinem Bett. Auch die Eichhörnchen schlafen. Und nur hinter einem einzigen Fenster des Hauses brennt jetzt noch Licht. Das möblierte Zimmer im 3. Stock. Nervus facialis, nervus statu acusticus, nervus columotorius, nervus trigeminus, nervus, oh Gott. Ich glaube, ich muss der Hauke kündigen. So kann man ja nicht leben. Sie denkt jetzt, nee, das ist eine Falle. Nee, so geht's nicht. Also nochmal. Nervus ophthalmicus, Nervus hypoglossus, Nervus. Ja, morgen. Gleich, wenn das Examen vorbei ist. Ich muss hier raus. Hier muss ich raus. Zur Erinnerung an den Berliner Autor Heinz-Oskar Wuttig wiederholten wir das Hörspiel Klopfzeichen. Eine Gemeinschaftsproduktion des Senders Freies Berlin mit dem Hessischen Rundfunk aus dem Jahre 1959. Die Personen und ihre Darsteller waren: der Sprecher Karl Radatz, Paschke Paul Günther, Trude Erna Hafner, Küppers Arno Paulsen, Renner Arnold Marquis, Wansleben Klaus Miedl, Elli Käthe Jennecke, Willi Reinhold Berndt, Elsbeth Gudrun Genest, Helga Gundula Engstner, Horst Bernd Kaiser, Frau Hauke Anne Bruck, Peters Gerd Peiser, Otto Eduard Wandrei, Gerda Ina Halley, Harry Helmut Wild, Alex Herbert Stass und Frau Domke Lilli Schönborn. Die Regie führte Kurt Götz Pflug.